which also a theme that I talked to Thaisa about. Wir haben ein Thema gewählt, über das ich mit Thaisa gesprochen habe vor kurzem. Verletzte Leute verletzen Leute, geheilte Leute heilen Leute. Und wir werden dann auch noch für Fragen öffnen. Und wir werden gerne Fragen beantworten. Hey, Portugal ist auch hier. Leute, Gott ist etwas Wunderbares am Tun. Und die Schweiz ist auch da. Die ganze Welt ist da. Also lass uns darüber reden. Verletzte Leute verletzen Leute und geheilte Leute heilen Leute. Habt ihr gesehen, Leute in Europa, wir sind in kurzen Hosen, weil es ist sehr heiß hier. Es ist wirklich sehr heiß. Besuchen Sie uns wieder in Deutschland. Hey. Ja, ich hatte so immer eine Einladung. Bei einem ganz tollen Dienst in Deutschland zu dienen, aber ich weiß nicht, ob ich das wahrnehmen kann. Yes, anyhow. Okay. I think it's more complicated at the moment. Ja, zu reisen ist im Moment sehr kompliziert. So, I will see what we do. Und ich werde sehen, was wir tun können. What a beach! Look at this! Boston! Ah, von Boston hat es auch Leute. Here's what I want you to Okay, da ist, was ich möchte, dass ihr versteht. Every single person watching me right now, jede einzelne Person, die da zuschaut, for sure you have been hurt. Bist sicher schon verletzt worden. Sure you have been wounded. I'm sure you have been hurt. Und ganz sicher bist du verletzt worden, man hat dir wehgetan. Aber da ist das Traurige daran. Nicht nur, dass wir alle verletzt worden sind, sondern wir haben auch Leute verletzt. Gemeinde auf dem Weg grüßt. Oh my goodness, I was thinking about you today. Ich habe heute erst an die Gemeinde auf dem Weg gedacht. Anyhow, I don't get it sidetracked. Ja, doch kein Streit. All wonderful people that I know. All diese wunderbaren Leute, die ich kenne. So, you know, here's the thing that we often forget when we get hurt. Also wisst ihr, da ist das Ding, das wir oft vergessen, wenn wir verletzt werden. That we also have hurt people. Dass wir auch schon Leute verletzt haben. And we always have to remind us. Und wir müssen uns immer daran erinnern. You know, in psychology there is an interesting phenomenon. Wisst ihr, in Psychologie, da gibt es ein interessantes Phänomen. The abuse becomes the abuser. Dass der missbraucht wurde, wird missbrauchen. Many years ago, God spoke to me so strongly from Romans chapter 2. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie vor vielen Jahren Gott mir vom Römer 2 gesprochen hat. You, oh man, that you judge. Wer bist du, oh Mensch, dass du da richtest? Und Gott sagt da ganz klar, dass diese, die richten über etwas, die machen dann genau das, worüber sie gerichtet haben. Und wenn andere Leute uns verletzen, dann vergessen wir total, dass wir auch schon Leute verletzt haben. I am sure that many of us, ich bin überzeugt, dass viele von uns, I believe almost everybody, also ich denke fast jeder, also todo mundo, has this attitude that we don't want to hurt people. Haben diese Haltung, dass wir nicht Leute verletzen wollen. People. Und ich weiß, da gibt es schlechte Personen. Und die Bibel spricht darüber. Sobre pessoas perversas, mas I know there are evil people who actually plan and choose to do evil things. Und ich weiß, da gibt es schlechte, böse Leute, die wirklich planen, das Schlimme zu tun. I don't believe that's the majority of people. Aber ich glaube nicht, dass das im Allgemeinen der Fall ist. Ich glaube, dass die meisten Leute, die Leute verletzen, planen nicht, diese zu verletzen. Sondern sie tun es aus ihrer eigenen Verletzung raus. Mein Freund, wenn du nur verstehen könntest, wie das Herz funktioniert. Das Herz funktioniert so perfekt, perfekter als eine Schweizer Uhr. Which means absolutely accurate. Und das heißt ganz genau, sehr genau. So here is how the heart works. Und da ist, wie das Herz funktioniert. If you have unhealed wounds in your heart, wenn du in deinem Herz ungeheilte Wunden hast, dann werden diese Wunden machen, dass du andere verwundest, ohne dass du das willst. Sita. Hey Sita. I saw that you sent me a message. I really didn't have time to answer yet. Ich habe gesehen, dass du eine Nachricht geschickt hast, aber ich hatte wirklich noch keine Zeit zu antworten. We actually, I came home and I'm not stopped working today. Like, we just stopped working and went right into this live. Weil ich kam gerade nach Hause und wir haben nicht aufgehört zu arbeiten. Erst jetzt für das Live haben wir aufgehört. I have 500 emails to answer. Und ich kam vom Urlaub zurück und wir hatten 500 E-Mails, das ich beantworten muss. Und morgen werde ich zum Weißen Haus reisen. Also Leute, wenn ihr mir eine Nachricht sendet, müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber ja, da ist was passiert. Unsere Herzen sind verletzt. Und dann fällen wir ein Urteil. Ein Urteil gegen die Leute, die uns verletzt haben. Und durch die Verletztheit unseres eigenen Herzens, was passiert dann? Das Herz kommuniziert mit dem Gehirn. Und das Gehirn sagt unserem Körper, was er tun soll. Und das ist, was sehr wenig Leute verstehen können. Weil sie denken, das ist alles nur im Kopf. Und was tun sie? Sie haben ein verletztes Herz. Und was tun sie? In ihrem Kopf versuchen sie, also treffen sie den Entscheid, andere nicht zu verletzen. Aber dann sind sie schockiert, weil sie es trotzdem tun. Und sie gehen nie bis zu den Wurzeln, um dieses Problem zu lösen. Und sie leben dann in einem Teufelskreis. Ich las ein E-Mail, aber ich hatte noch keine Zeit zu antworten. Aber es hat mir so weh getan, ich habe geweint. Da ist diese Person, sie hat mir ein Foto geschickt von ihr und ihrem Mann und drei Kindern, aber sie leben in einer anderen Nation. Und sie haben gesagt, dass sie so schon seit einer Weile Christen seien. Aber sie haben den neuen Bund entdeckt und alles, was Gott mir gegeben hat zum Lehren. Und es hat angefangen, Dinge in ihrem Leben zu verändern. Aber diese Person hat gesagt, ich habe dieses Problem. Und gerade gestern zum Beispiel hat sie gesagt, hatte ich diesen Wutausbruch und ich habe meinen Mann angeschrien. Und ich habe geschrien, dass ich ihn hasse und dass ich ihn umbringen will. Und dann diese poor lady, sie condemns herself. Und dann hat sich diese Frau so angeklagt, sich so gerichtet und hat sich so verdammt gefühlt, weil sie will ja nicht so sein. Aber wisst ihr, was wir verstehen müssen? Was? Kannst du das lesen? Spricht sie über dich oder über mich? Ah, ich bin ganz rot. Diese Frau schreibt, der alte Mann ist hübsch und heiß. Whatever that means, thank you. Ja, was das immer heißt, danke vielmals. That's funny. Das ist lustig. Okay, ihr seid wunderbare Nachfolger. Also wisst ihr, mein Herz ist für diese Frau gebrochen. O meu coração dói por essa mulher. You wish they wouldn't. Du hast sicher gewollt, dass sie dir das schreiben, oder Daniel? Du bist eifersüchtig, Daniel. Ich habe ihn vermisst, den Daniel. Ich habe ihn so sehr vermisst. Es ist so schön, dich wieder zu haben. Also hier ist, was wir tun. Then we try to make decisions. Make vows. We will not do this anymore, but we still do. Wir versuchen Entscheidungen zu treffen und selber zu versprechen, dass wir das nicht mehr tun werden, und wir tun es trotzdem. Und wisst ihr wieso? Your actions don't come from your brain, they come from your heart. Weil deine Aktionen, was du machst, kommt nicht von deinem Kopf, sondern von deinem Herz. So what happened? Und was passiert? If your heart is wounded, the woundedness in the heart Wenn dein Herz verletzt ist, dann kommuniziert er sofort mit deinem Gehirn und das Gehirn kommuniziert dann mit dem Körper, was er tun soll. Und so verletzen wir Leute. Und dann sagen wir uns, wieso machen wir es trotzdem? Verletzte Leute werden immer Leute verletzen aus ihrer Verletztheit draus. Und das heißt, die Antwort ist nicht, ein guter Psychologe zu finden. Weil der Psychologe wird dir sagen können, wieso dass du das Problem hast, aber er kann dir die Lösung nicht geben. Weil die Antwort ist nicht, kraftvolle, willensstarke Entscheidungen zu treffen, etwas nicht mehr zu machen. Sondern die Antwort ist, dass du zum Wurzel des Problems gehen musst, das ist das verwundete Herz. Und wenn du nicht deine eigenen Verletzungen anschaust, wirst du immer Leute verletzen. Und wenn du das mal verstanden hast, dann wirst du erstens viel mehr Mitgefühl und Verständnis mit Leuten haben, die andere verletzen. Und zweitens, du wirst aufhören, Leute zu verurteilen. Weil du wirst verstehen, oh wow, ich habe ja auch Leute verletzt. Ich habe Leute verletzt. Ja klar, weil wenn du ein verletztes Herz hast, dann wirst du Leute verletzen. Aber hier sind die guten Neuigkeiten. Geheilte Leute aus dieser Gesundheit ihres Herzens raus werden Leute heilen. So Jesus has the key for you who have been an abuser to become a healer. Isn't that incredible? Und Jesus hat dieser Schlüssel für dich, der Leute missbraucht hat, dass du Leute heilen kannst. Und Jesus hat dieser Schlüssel in den Händen. For you who have been a person that wounded other people to now heal other people. Für dich, wo andere Leute verletzt hat, jetzt andere Leute heilen kann. And you know, for me, this is what the gospel is all about. Und wisst ihr, für mich, um das geht es doch im Evangelium. Center of the gospel. Weil was ist das Zentrum des Evangeliums? Wiederherstellung. Restoration is the center of the gospel. Wiederherstellung ist das Zentrum vom Evangelium, mein Freund. Cross. Durch das Kreuz stellt Gott wieder her. An old sinful person into a new creation. Er macht eine sündige Person zu einer neuen Schöpfung. Und Gott stellt alles wieder her. Our messed up life, he redeems every single thing. Er stellt unser chaotisches Leben wieder her. Er stellt alles wieder her. Doesn't preach and declare redemption. I mean redemption every area of your life is not the whole gospel. Und ein Evangelium, das keine Wiederherstellung in jedem Gebiet deines Lebens proklamiert, ist kein Evangelium. Und die große Frage, die wir uns stellen müssen, wieso werden wir im Leben verletzt? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Wisst ihr? Ich denke, wir sollten aufhören, dem Teufel mehr Kredit oder mehr Schuld zu geben, als er hat. Und es ist interessant, wie die Leute immer dem Teufel die Schuld geben. Immer. Aber wisst ihr, viele Male, wenn wir verletzt werden, hat nichts zu tun mit dem Teufel. Vor etwa 30 Jahren, da haben wir eine Gemeinde gegründet. Und da hat es ein ganz lieber Freund von mir. Very complicated marriage situation. Und dieser Freund ging durch eine Situation in seiner Ehe, die ganz schwierig war. Everything was the fault of the devil. Und es war sehr lustig, weil alles war der Fehler vom Teufel. As I tried to help and work through, I realized that it's not the devil, it's those people. Und als ich da versucht habe, ihnen zu helfen, habe ich realisiert, dass es nicht der Teufel war, sondern die Leute selber. You know, so many times we're not willing to take responsibility for the things we do, and we rather blame the devil. Weil wisst ihr, so viele Male sind wir nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen für was wir tun, sondern wir beschuldigen den Teufel. you have no future, my friend. Aber wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, dann hast du keine Zukunft, mein Freund. Schau, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich wurde sehr verletzt. Und ich übernehme keine Verantwortung für die Verletzung in meinem Herzen. There is no future for me. Und da gibt es keine Zukunft für mich. Weil nicht mal Gott kann mich freisetzen von etwas, das ich zurückhalte. Please remember this. Und erinnere dich daran. Gott wird niemals dir etwas aufzwingen und deinen freien Willen missachten. Er will das nicht machen, er wird das nicht machen. Und wenn du die Person bist, die sagt, it's not my fault. Es ist nicht mein Fehler. It's my childhood. It's the devil. It's bla bla bla. Es ist meine Kindheit oder es ist der Teufel oder sonst irgendetwas. Dann sitzt du fest. You can pray, you are stuck. Dann kannst du fasten und beten, du sitzt fest. Also das Erste, was du machen musst, ist Verantwortung übernehmen, dass du andere verletzt hast. Und ich werde etwas sagen, das viele Leute nicht gerne hören werden, aber es ist die Wahrheit. Du musst auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass du es erlaubt hast, dass andere dich verletzen. Das ist hart, oder? Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und ich habe darüber geschrieben in meinem ersten Buch, Die Kraft der Vergebung. I was ridiculously wounded in about, my goodness, 20 years ago. Ich bin extrem verletzt worden vor etwa 20 Jahren. I was so wounded that I actually already planned my suicide. Ich war so verletzt, dass ich meinen Selbstmord geplant habe. Little more than 20 years ago. Nur vor 20 Jahren. Ich war schon lange im Dienst. Ich war sehr erfolgreich. Ich war verheiratet, hatte zwei Kinder. Aber ich war so tief verletzt, dass ich keine Hoffnung mehr sah im Leben und nur noch an Selbstmord dachte. Und das ist das Einzige, was ich denken konnte, Tag und Nacht. Für ungefähr 6 Monate. Und das ist verrückt, oder? Me, the guy who preached all over the world, the guy who planted churches, the guy who was a known Bible teacher. Und wisst ihr, ich, der schon auf der ganzen Welt umhergereist bin, ich habe schon viel gelernt, Gemeinde gegründet. For 6 months, I could not even read the Bible. Aber für 6 Monate konnte ich nicht mal die Bibel lesen. I could not pray. Ich konnte nicht beten. If you think I don't understand what deepest depression. Und wenn du denkst, dass ich nicht verstehe, was tiefe Depressionen sind, ich verstehe es. I was so deeply depressed that the only thing I could think day and night was suicide. Ich war so tief depressiv, dass das einzige, was ich denken konnte, war Selbstmord. It was deep. Es war wirklich etwas Tiefes. And thank God that I got out of this whole thing. Und dann Gott sei Dank kam ich da wieder raus. Listen to this key that like it was a major key in my life. Aber hört, was ich Wichtiges gelernt habe, dieser Schlüssel, den mir gegeben wurde. Und das war das. Ich war in meinem Wohnzimmer. Und ich habe in diesem Ganzen einfach versucht zu überleben. Und das Einzige, was ich wollte, war überleben, nicht sterben. Ich war wie Elia. Er war depressed, because Jezebel wanted to kill him. And yet, he didn't want to die. Er war depressiv, weil Jezebel ihn umbringen wollte, aber er wollte nicht sterben. I mean, you know, if he would have just stayed where he was, Jezebel would have killed him. He didn't want to die, but he also was suicidal. Er hätte einfach da bleiben können und dann hätte Jezebel ihn umbringen können, aber er wollte nicht sterben, aber trotzdem hat er Selbstmordgedanken. So I was in my living room. Und so, ich war in meinem Wohnzimmer. Então, eu estava na minha casa, na minha sala. I had this vision. Und ich hatte diese Vision. Eine ganz klare Vision. In dieser Vision hat mich Gott in den Himmel genommen und er hat mich in die Zukunft genommen. Und er hat mich zum Ende meines Lebens genommen und vor den Richterstuhl von Jesus Christus. Wow, schon 500 Leute, ich bin schockiert. Wow, ihr seid wunderbar. Also in dieser Vision stehe ich vor dem Richterstuhl von Jesus. And then Jesus is talking to me. I have to give account for my life. Und Jesus redet zu mir und ich muss Rechenschaft für mein Leben abgeben. And as he demands for me to give account of my life. Und während er da die Rechenschaft von mir fordert für mein Leben. He was talking to me through this time that I went through at that exact moment. Da sprach er zu mir über diese Zeit, wo ich gerade durchging zu dieser Zeit. And I said. Und ich habe gesagt. But Lord, aber Herr, you have to understand. Du musst verstehen. These people wanted me so deeply. Diese Leute haben mich so sehr verletzt. These people tried to destroy my life. Diese Leute haben versucht, mein Leben zu zerstören. These people destroyed everything. Diese Leute haben alles zerstört. Lord, you have to understand these people. Herr, du musst verstehen, diese Leute. And I will never forget. Und ich werde nie vergessen, wie der Herr in meine Augen geschaut hat. Und er hat gesagt, what these people did to you. Was diese Leute dir angetan haben, hat nichts zu tun zwischen dir und mir. Ich will mit ihnen darüber sprechen. Aber jetzt rede ich mit dir. Und jetzt musst du Rechenschaft für dein Leben ablegen, nicht für ihr Leben. Und er hat mir gesagt. Und Reinhard, da ist die Frage. Wieso hast du ihnen erlaubt, dir das anzutun? Wieso hast du ihnen dein freier Wille des Lebens abgetreten? Wieso hast du das passieren lassen? Und wisst ihr, diese Situation hat mein Leben so verändert. Und ich kann euch sagen, wieso. Weil du hast viele Male keine Kontrolle über, was die Leute dir antun. Aber du hast die Kontrolle darüber, was es mit deinem Herzen macht. Habt ihr mich gehört? Jesus wird dich nie in Verantwortung ziehen, was sie dir antun. Aber er hat mich in Verantwortung gezogen, was ich erlaubt habe, dass das mit mir macht. Und wisst ihr, als meine Augen geöffnet wurden, habe ich verstanden, habe ich realisiert, dass wenn wir als verletzte Leute andere verletzen, sind wir verantwortlich für die Verletzungen in unserem Herzen. Und hört mich richtig. Wir sind nicht verantwortlich, was andere uns antun, aber wir sind verantwortlich, was wir zulassen, dass es mit unseren Herzen macht. Und wisst ihr, wie wird dein Herz verletzt? Wieso werden wir verletzt? Da gibt es viele Gründe, wie wir verletzt werden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und vertraut mir, es wird immer Leute geben, die uns verletzen werden. Bis du eines Tages im Himmel bist, wird sich das nicht verändern. Immer. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Und viele Male sind wir verletzt, weil wir falsche Erwartungen haben. Wenn ich Dinge von dir erwarte, die ich nicht hätte erwarten sollen, dann werde ich verletzt sein. Ja klar werde ich dann verletzt sein. Aber das ist so, wie Verletzungen passieren. Also viele Male werden wir auch verletzt, weil wir keine Grenzen setzen. Viele Male sollten wir gesunde Grenzen setzen, wir haben keine Ahnung wie und wir werden verletzt. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? We only learn to take responsibility for the wounds in our own hearts, we can actually stop getting wounded. Wenn wir lernen, Verantwortung für die Verletzungen in unserem Herz zu übernehmen, dann können wir aufhören, verletzt zu werden. What, Reinhard? Was, Reinhard? I can stop getting wounded. Ich kann aufhören, verletzt zu werden. Du hast gerade gesagt, wir leben in einer sündigen, gefallenen Welt. Ich wollte sagen, dass wir in einem Mundo perdido e caído. Listen to this key. I wonder how many of you will catch it. Hört diesem Schlüssel zu. Ich wundere mich, wie viele ihn verstehen. Be able to make it happen that people don't do bad things against you. Ihr werdet es nie schaffen zu machen, dass die Leute nicht schlechte Sachen gegen dich sagen oder machen. But you can make it happen that no matter what people will do, it will not wound your heart. Aber es ist möglich, dass du machen kannst, dass wenn die Leute dir etwas antun, dass es dein Herz nicht verletzt. Do you know, I came home from vacation on Saturday. Und wisst ihr, am Samstag kam ich nach Hause vom Urlaub. Yesterday I had an experience. Und gestern hatte ich eine Erfahrung, ein Erlebnis, wo mich jemand sehr schlecht und ungerecht behandelt. Wrong and unrighteously. Wirklich schlecht und ungerecht. Ich gebe euch jetzt gerade ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und ich hatte keine Kontrolle über, was die Person tut. Und ich hatte auch keine Kontrolle über, was die Person sagt. Aber wisst ihr was, im Moment, wo das passierte, da ist, wie ich es erlebt habe. Ich fühlte, wie diese ungerechten Worte und Taten in mein Herz eindrangen. Und ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich will nicht erlauben, dass dies mich verletzt. Ich werde dieser Person eine Handlung von Liebe beweisen und zeigen. Ich werde nicht mein Herz öffnen für die Verletzung. Ich werde keinen Anstoß nehmen. Und ich werde nicht verletzt sein. Ich werde nicht verneinen, dass da eine Sünde gegen mich gemacht wurde. Ich werde es konfrontieren. Aber ich werde nicht erlauben, dass es in mein Herz reinkommt. Und wisst ihr, was wunderbar war? Es ist jetzt gerade passiert, als ich da von dem Urlaub nach Hause kam. Aber im selben Moment, als diese Person mich so ungerecht und so schlecht behandelt hat, was ist passiert? Diesen Schmerz schoss in mein Herz und begann aktiv zu werden. Aber ich habe Verantwortung übernommen. Also ich habe keine Verantwortung dafür übernommen, was die andere Person getan hat, was nicht richtig war. Aber ich habe Verantwortung dafür übernommen, wie es mein Herz verletzen konnte. Und wisst ihr, ich verstehe genug, um zu wissen, dass wenn ich diese falschen Handlungen und Worte erlaubt hätte, mein Herz zu verletzen, das wäre passiert. Ich hätte Anstoß genommen, ich wäre bitter geworden, mein Herz wäre tief verletzt geworden mit infizierten Wunden und dann hätte ich diese Person zurückverletzt. Und wahrscheinlich hätte ich auch die Leute um mich herum verletzt, die ich so tief liebe und nicht verletzen will. Und deshalb habe ich Verantwortung für mein Herz übernommen. Weil die Verletzung ist ja im Herz und deshalb ist es der Ort, wo man Verantwortung übernehmen muss. Und das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich da sitzen und kann über diese Ungerechtigkeit sprechen und über diese Sachen, die ungerecht waren gegen mich. Aber da gibt es kein bisschen Schmerz in meinem Herzen. Ich kann es erzählen als eine Geschichte, die passiert ist, aber da ist kein Schmerz in meinem Herzen. Was wäre passiert, wenn ich nicht Verantwortung übernommen hätte? Ich kann es euch sagen. Ah, das ist, was passiert ist und das haben sie mir angetan und ich wäre so verletzt gewesen. Ich kann ein anderes Beispiel geben. Als ich Kind war, wurde ich sexuell missbraucht. Und ich habe natürlich keine Kontrolle darüber. Und wisst ihr, ich erinnere mich, als der Herr angefangen hat, mir das zu zeigen und mich darüber zu lehren. Das hat meine Augen so aufgetan und es war so verändernd. Weil ist es schlecht, ein Kind sexuell zu missbrauchen? Ja, sicher ist es falsch, es ist teuflisch. Also ich weiß nicht, ob ihr mögt, was ich jetzt sagen werde. Aber ich werde es sagen mit ganz viel Mitgefühl. from the point of view as a man like me who with 12 had 3 suicide attempts. Ich sage es von einer Sicht eines Mannes aus wie ich, der mit 12 dreimal sich versucht hat das Leben zu nehmen. Okay. So here is where I come. Also da ist mein Leben, wo ich herkomme. Ich war tief verletzt durch sexuellen Missbrauch. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Es ist nicht der sexuelle Missbrauch, der das Hauptproblem war. Also hört nicht, was ich nicht sage. Ich sage nicht, dass der sexuelle Missbrauch okay ist. Es ist teuflisch, dämonisch und schlimm. Aber das richtige das eigentliche Problem ist, wie wir reagieren, wie wir darauf antworten und wie wir erlauben, dass es unsere Herzen verletzt. Denk darüber nach. Für viele Jahre habe ich erlaubt, dass mein sexueller Missbrauch mich tief verletzt. Also ich habe mich nie bewusst entschieden, ja, ich lasse zu, dass es mich so sehr verletzt. Nein. Es war eine Entscheidung von meinem Herz im Unterbewusstsein und das ist, was passiert. Als der Herr mir mal gezeigt hat, dass ich Verantwortung übernehmen muss, für wie es mein Herz verletzt hat, wisst ihr, was passierte? Meine Wunden wurden zu Narben. Und meine Narben sind die Trophäen, die Pokale von Gottes Gnade. Und schaut, wenn ich nicht Verantwortung übernommen hätte für die Wunden, die dieser sexuelle Missbrauch mit mir gemacht hat, dann kann ich euch garantieren, dass ich heute keine Kinder von den Straßen von Brasilien retten würde, die auch sexuell missbraucht wurden. Ich würde das nie tun. Wisst ihr, was passieren würde? Ich bin 59 Jahre alt jetzt. Und da gibt es keine Wunden mehr vom sexuellen Missbrauch. Keine. Aber da hat es Narben. Scars that show that in the middle of the deepest wound, Jesus healed it, Jesus set me free, and now I can use it and turn it into compassion to save others. Narben, die zeigen, dass inmitten vom größten Schmerz, der größte Wunde, kam Jesus und heilte sie, stellte wieder her, und jetzt kann ich es brauchen für andere zum Heilen. Und was passiert? Ich bin geheilt. Und deshalb kann ich andere heilen. Ich bin geheilt. I can save children who are deeply wounded. Und deshalb kann ich jetzt Kinder aus der Straße von Brasilien retten, die tief verletzt sind und Heilung bringen. Und das ist die Kraft vom vollbrachten Werk am Kreuz. Also wie können wir Verantwortung übernehmen? Never take responsibility for what people do. You take responsibility for what you allow it to do to your heart. Also wir übernehmen nie Verantwortung für was andere uns angetan haben, sondern darüber, was wir zulassen, dass es unseren Herzen macht. So the response of my heart to the pain is what causes the wound. Also die Antwort meines Herzens zum Schmerz macht diese Wunde. Und was sind diese Antworten? Church. Richten. Hold on to a oder sich an dem Mahnstoß festhalten oder nicht vergeben. Das sind die falschen Antworten. Und wenn du dann verstehst, dass du gar nicht so antworten musst, sondern dein Herz schließen kannst und den Schmerz außerhalb lassen kannst. Und da gibt es viele solche Geschichten. Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Der Apostel, der mehr Verfolgung erlebte als alle anderen, war der Apostel, der mehr die anderen verfolgte als alle anderen. Denkt darüber nach. Paulus, der die Gemeinde verfolgte, war der, der am Schluss am meisten verfolgt war. Und schaut das Leben vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, ich bin sicher, dass er voll Anklage, Schuld und Scham war für das, was er der Gemeinde angetan hat. Und was hat er dann gemacht? Er hat das die Trophäe der Gnade gemacht. Und da gibt es eine Schriftstelle im 2. Korinther 1, 7 bis 9, die so kraftvoll ist. Und ich nenne sie, verschwende nicht dein Leiden. Und da ist, was Paulus sagt. Er redet über all die verschiedenen Leiden, die er durchgemacht hat. Er redet darüber, wie er abgelehnt wurde, wie er Schiffbruch erlitten hat und all die anderen Dinge, die er leiden musste. Und dann sagt er das. Und er sagte, sie konfrontierten den Tod, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Und dann sagt er, wieso? Sodass wir in Gott vertrauen können, der die Toten zum Leben auferweckt. Also im Leiden müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Aber wisst ihr, was Paulus auch noch sagt? Er sagt das. Der Gott alles Trostes, der uns tröstete, sodass wir auch die trösten können mit diesem Trost, den wir empfangen haben. Jeder, der jetzt zuschaut und schon durch Leiden durchgegangen ist, und jeder Einzelne, der jetzt zuschaut, hat schon andere verletzt und Schmerzen zugefügt. Und Gott möchte diesen Schmerz gebrauchen. Und durch das, dass er es total heilt, und dann kannst du die Heilung, die erlebt hast, die Wiederherstellung anderen bringen, andere heilen. Weil geheilte Leute heilen Leute. Und wenn wir dieses Geheimnis verstehen können, dann werden wir unsere Leiden gebrauchen und nicht verschwenden. Aber wir müssen verstehen, dass wenn wir diese Wunden in unseren Herzen einfach so belassen und nicht Verantwortung dafür übernehmen, dann werden wir auch andere missbrauchen und misshandeln. Hallo Robert. Also bitte übernehmt Verantwortung für eure Wunden. Nicht darüber, was andere Leute euch antun. Ignoriere auch nicht, wenn andere gegen dich sündigen. Und das ist ein Fehler, der ganz viele Leute tun. Sie sagen anderen Leuten, ja, ist okay. Weil sie denken, so sollte man als guter Christ sich benehmen. Ah, das ist egal, ist okay. Aber tief im Inneren tragen sie diese tiefe Wunde. Okay, wie können wir Verantwortung übernehmen für etwas, was wir nicht getan haben? Hat jemand hier gefragt? Ich habe gedacht, ich habe es erklärt, aber ich werde es nochmal erklären. Du hast erlaubt, dass das, was andere dir angetan haben, dich so verletzt hat. Du hast das erlaubt. Das war deine Entscheidung. Du hast das gemacht. Also du nimmst nie Verantwortung für das, was andere dir angetan haben. Nie. Sondern du nimmst Verantwortung für das, was du erlaubt hast, was es in deinem Herzen tut. Ich kann euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Du hast seit etwa 5 Jahren gespart für ein Auto. Und schlussendlich hast du das Auto gekauft. Und ich komme und ich stehl dein Auto. Und du hast keine Versicherung. Und jetzt 5 Jahre Ersparen ist einfach gegangen, also weg. Und ich fahre weg, ich zerstöre dein Auto und es ist weg. Und ich habe kein Geld, um das zurückzuzahlen. Bist du verantwortlich für, was ich gerade gemacht habe? Nein. Aber das Problem ist, wenn das, was ich gegen dich tue, das Vergehen gegen dich, dass das Zorn und Hass und Groll in dein Herz reinlässt, da musst du Verantwortung dafür übernehmen. victim of my crime against you, you have not taken responsibility for your own offense. Weil wenn du das Opfer meines Vergehens gegen dich bleibst, dann hast du keine Verantwortung für dein Herz übernommen. Und es ist dieser Anstoß, der die Wunde verursacht, nicht was ich gemacht habe. Und wir haben diese merkwürdige Idee, dass was die Leute tun, diese Wunde verursachen soll in unseren Herzen. Aber ich möchte das nochmals sagen. Es ist nicht, was die Leute dir antun, die diese Wunde in deinem Herzen kreiert. Das ist nicht so. Sondern das, was du erlaubst, dass es deinem Herzen tut, das kreiert diese Wunde. Schau Jesus an. Schau, was die Leute gegen ihn gemacht haben. Sie haben gelästert, sie haben gelogen, sie haben ihn abgelehnt. Seine eigenen Jünger waren gegen ihn. Aber Jesus hat nie seinem Herz erlaubt, dass irgendwas sein Herz verletze. Jesus hat die Leute einfach geliebt, bis am Schluss. Sogar als alle ihn verlassen haben, war er nicht verletzt. Als er sagte, dass wir sein Blut trinken und sein Leib essen müssen, das sind alle weggegangen von ihm. Was hat er gemacht? Wenn Jesus in seinem Herz verletzt gewesen wäre, wisst ihr, was er gesagt hätte? Er hätte sich zu seinen Jüngern gedreht. Ich habe mein Leben hingegeben für all diese Leute. Und jetzt verlassen sie mich alle. Ihr verlasst mich nicht, oder? Das ist, wie verletzte Leute reagieren und reden. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat seinen Jüngern gesagt. Und ihr, möchtet ihr nicht auch gehen? Ihr seid frei. Nur jemand, der nicht verletzt ist, kann das tun. Wenn Jesus zugelassen hätte, dass diese Reaktion und Aktion dieser Leute ihn verletzt hätten, dann hätte er dann auch seine Jünger verletzt. Also erinnere dich. Du musst Verantwortung übernehmen für diese Wunden, die du zugelassen hast durch die Handlungen anderer Leute. Wenn ich erkenne, dass es da Situationen gibt, in denen Leute so reagieren oder reden, dass es mich und mein Herz verletzen könnte, so nehme ich ganz schnell Verantwortung über diese Situation und wie ich in meinem Herzen reagiere. Weil ich weiß, dass ich sonst umhergehen werde und andere verletzen werde. Also Leute, wir öffnen für Fragen, da hat es viele Fragen, aber das ist nicht heute, das ist in der Vergangenheit. Wie kann ich mit religiösen Leuten umgehen? Das ist ganz einfach. Mit religiösen Leuten das Einfachste oder das Beste, was man tun kann, ist sie lieben. Und das Schlimmste, was du dir antun kannst, ist zu erlauben, dass sie dein Herz verletzen. Du hast diesen religiösen Geist und du wirst auch gegen dieses religiöse System ankämpfen, aber du wirst die religiösen Leute lieben. Und erinnere dich, es ist die Gnade Gottes, dass du nicht religiös bist. Weil wahrscheinlich warst auch du sehr religiös, sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Ich war sehr religiös. Ich habe fast ein Buch geschrieben, die Geschichte eines modernen Pharisäers. Pharisäer modern. I was very religious. Ich war sehr religiös. Love them, but hate and fight the religious system and spirit. Also richte sie nicht, sondern liebe sie, aber kämpfe gegen dieses religiöse System. Okay, die nächste Frage. Wie kann man diese religiöse Mentalität verlieren? How can I get rid of the religious mentality? Oder wie kann ich davon loskommen, von dieser religiösen Mentalität? Spend a week with Daniel. Es ist ganz einfach, komm und verbringe eine Woche mit Daniel. Und jede religiöse Mentalität wird zerstört werden. Even better, spend a week with Daniel and Debbie together. Und noch besser, verbringe eine Woche mit Daniel und Debbie zusammen. Und dann wird es keine religiöse Mentalität mehr bleiben. Nein, aber ganz ernsthaft. Erstens musst du wirklich dieses vollbrachte Werk am Kreuz studieren und damit dein Herz füllen. Schau auf Jesus. Jesus hatte null religiöse Verhalten oder Mentalität. Also der Einzige, der dich freisetzen kann von dieser religiösen Mentalität, ist Jesus, Jesus und nur Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Er ist das Ende aller Religionen. Onde eu frequento é um pouco religioso, mas sei que Deus me colocou ali. Como agir? Also ich gehe in eine ziemlich religiöse Gemeinde, aber ich weiß, dass Gott mich dorthin gesetzt hat. Wie gehe ich damit um? How do I handle this? Okay. You ask me questions, so I'm going to ask you answer my opinion. Okay, du hast mir eine Frage gestellt, ich werde dir meine Meinung dazu sagen. Und das ist nicht das Wort Gottes, das ist meine Meinung. Ich zweifle daran, dass Gott dich dorthin gesetzt hat. Ich zweifle das wirklich an. Erstens. Why would God put anybody in a religious system? That doesn't even make sense. It doesn't match the Bible. Wieso würde Gott irgendjemand in ein religiöses System setzen? Das macht keinen Sinn und das ist nicht in der Bibel. Und zweitens. What if put you there? Wenn Gott dich wirklich dorthin gesetzt hätte, dann wärst du einfach dort und die glücklichste Person der Welt, weil du genau in Mitte vom Willen Gottes wärst. Und die Realität, dass du frustriert bist, zeigt mir, dass du keine Verantwortung übernehmen willst, um von dort zu gehen. Und dann ist es das Einfachste zu sagen, ja, Gott hat mich dorthin gesetzt. Und ich gebe dir eine Frage zurück. Wenn Gott dich jetzt gerade fragen würde, was möchtest du, wohin möchtest du gehen? Du kannst überall hingehen, wo du möchtest. Würdest du dort bleiben, wo du bist? Das ist eine gute Frage, oder? Aber du bist dort, weil du es gewählt hast, dort zu sein. Und das ist eine Verantwortung, die du übernehmen musst. Ich sehe nirgends in der Bibel, dass du in einer lokalen Gemeinde sein musst und dort bleiben musst. Das sehe ich nirgends in der Bibel. Also das ist meine Meinung. Wie weiß ich, dass mein Verhalten Frucht der Religion ist oder nicht? Du musst einfach der Heilige Geist dir das zeigen lassen. Aber es gibt einen einfachen Weg, wie du das rausfinden kannst. Ist es motiviert bei richtiger, echter, selbstloser Liebe? Unconditional und altruista. See what you do if it's not completely motivated by unconditional, sacrificial, selfless love. It's probably motivated by religion. Wenn das, was du tust, nicht bei echter, selbstloser Liebe motiviert ist, dann ist es wahrscheinlich religiös oder eine religiöse Motivation dahinter. Wenn du willst, dass Leute dich lieben oder dass sie dir danken oder dir applaudieren, dann ist es wahrscheinlich Religiosität. Sehr, sehr gute Frage. Wie kann ich aus dieser Verwirrung herauskommen, wenn es darum geht, sich von der religiösen Denkweise zu befreien? Ich liebe diese Frage. Ja, es ist sehr verwirrend. Ich bin in einer sehr religiösen Gemeinde aufgewachsen. Und mein Vater ist ein wunderbarer Mann. Aber er wusste nicht, dass er in einem religiösen System gefangen war als Pastor. Und ich bin aufgewachsen mit einer sehr falschen Idee, wer Gott ist. Lord began to reveal these things to me in 82. Und als dann der Herr im Jahr 82 angefangen hat, mir das zu offenbaren, da war ich so verwirrt. Ich war so verwirrt. I thought, It can't be that everything I've ever learned is wrong. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass alles, was ich je gelernt habe, falsch ist. Und ich erinnere mich die Entscheidung, die ich gemacht habe. Und so kannst auch du dich befreien von dieser Verwirrung. Ich habe gesagt, Herr, ich bin so verwirrt und es schmerzt. Es fühlt sich an, wie ich verrückt werde. Mein Herz fühlt sich an, wie es explodieren würde. Und dann habe ich das gesagt. Herr, sogar wenn es mich umbringen würde, ich will frei sein. Ich will alles lernen, was du für mich hast. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, war es der Heilige Geist selber, der mich freigesetzt hat von der Verwirrung. Also der Heilige Geist ist der Einzige, der das tun kann, der dich freisetzen kann. Aber du musst ihm sagen, dass du es willst, dass du frei sein willst. Weil er wird sich dir nie aufzwingen. Aber wenn du es ihm ganz ehrlich sagst, dann wird er dich freisetzen von dem Ganzen. Er liebt dich so sehr und er hat viel den größeren Wunsch, dich freizusetzen, als du den Wunsch hast, frei zu sein. Also nächste Frage. Wieso schaffen religiöse Leiter Leute, die von ihnen abhängig sind und nicht von Gott? Das ist eine gute Frage. Aber du hast deine eigene Frage schon beantwortet, weil sie religiös sind. Das ist, wieso sie das machen. Weil religiöse Leute machen das immer. Weil sie sich nicht sicher sind vom vollbrachten Werk am Kreuz. Wenn Leiter in der Leiterschaft sind und sie nicht geborgen sind in diesem vollbrachten Werk am Kreuz, machen sie das immer. Eines Tages werde ich ein Teaching machen über große, aber gefährliche Leiter. Weil viele dieser Leiter, die Leute an sich binden, sind eigentlich Leute, die Gott dienen möchten. Aber sie sind nicht geborgen in diesem vollbrachten Werk am Kreuz. Und deshalb tun sie das. Weil wenn du nicht wirklich weißt, wer du in Christus bist, dann brauchst du Jünger. Aber wenn du sicher bist, in wer du in Jesus bist, dann kannst du alle loslassen. Und ich liebe es, Leute freizusetzen. Ich will, dass er frei ist. Das ist mein größter Wunsch, der Daniel. Ich binde niemanden an mich. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer, wenn ihr gehen wollt, so geht. Ich will euch helfen. Wenn Daniel mir heute sagen würde, Reinhard, ich denke, meine Zeit mit dir ist vorbei. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich würde ihm Geld geben, damit er etwas anfangen kann. Und ich würde auch Energie und Zeit investieren, um ihm zu helfen, sein eigenes Ding aufzutun. Ich würde nie Druck auf ihn legen, um zu versuchen, ihn zu zwingen, bei mir zu bleiben. Weil das ist nicht so, wie Christus ist. Eine letzte Frage. Você é contra a igreja instituição? Yes! Ja. Und tausendmal ja. Sim. Kannst du übersetzen? Are you against the institution? Bist du gegen die Institution Gemeinde? Ja, und tausendmal ja. Ja, und tausendmal ja. Und ich kann euch sagen, wieso. Is actually a contradiction. Weil die Frage in sich ist eigentlich ein Widerspruch. You ask this question. Weil du hast diese Frage gestellt. Bist du gegen die Institution Kirche? Aber die Kirche ist nicht eine Institution. Sondern die Gemeinde, die Kirche ist ein lebendiger Organismus und Jesus ist der Kopf. No. Bin ich gegen die Gemeinde? Nein und tausendmal nein. Yes, and a thousand times yes. Und liebe ich die Gemeinde? Ja, und tausendmal ja. Institution? Yes. Bin ich gegen die Institution? Ja. Weil die Institution hat nichts zu tun mit der echten Gemeinde von Jesus Christus. Und ja, ich bin gegen die Institution. Gegen irgendwelche Institution, die eine religiöse Institution ist. Aber ich bin nie gegen die Gemeinde. Ich werde mit dem beenden. On vacation with Debbie alone on an island that only speaks French. Ich war gerade im Urlaub alleine mit Debbie auf einer Insel, die Französisch spricht. I made friends with a couple there. Und wir haben uns mit einem anderen Pärchen angefreundet. I don't speak French, they don't speak English. Und ich spreche kein Französisch und sie sprechen kein Englisch. Aber wir befreundeten uns dennoch. Und sie haben ein bisschen Englisch gesprochen. Und ich habe dann Google Translator gebraucht und wir haben einen Weg gefunden. Und wir sind zweimal wandern gegangen. Debbie says, why don't you invite them to a restaurant? Yeah, Debbie hat gesagt, wieso laden wir sie nicht in ein Restaurant ein? Wir haben sie in eines der besten Restaurants auf der Insel eingeladen. I spoke with them. Und ich habe mit ihnen geredet. Und diese Frau hat gefragt, was ich mache. Sie hat mir gesagt, ich hasse Religion. Und sie war sehr heftig, als sie das sagte. Und wisst ihr, ich habe ihr in die Augen geschaut und ich habe gesagt, Natalie, ich hasse Religion auch. Und ich hasse auch Religion, aber ich liebe Gott. Gott ist so gut. Gott ist so wunderbar. Und ich sah diesen tiefen Schmerz im Herz dieser Frau. Und dann hat sie gesagt, aber ich hasse die Gemeinde. Und wisst ihr was? Auf einmal habe ich realisiert, was wir Kirche oder Gemeinde nennen, hat nichts zu tun mit Gemeinde. Und ich habe ihr gesagt, ich verstehe dich. So good. Aber Gott ist so gut. Leider haben wir in der Gemeinde Gott so falsch dargestellt. Sie hatte Tränen in ihren Augen. Und sie sagte, ich liebe doch Gott auch. Wenn ich in den Bergen wandern gehe, dann rede ich mit ihm. Und wisst ihr, in diesem Moment habe ich gedacht, ah, ich wünschte, ich spreche fließend Französisch, um die Liebe Gottes diesen kostbaren Leuten zu bringen. Meine Freunde, die echte Gemeinde von Jesus Christus ist keine Institution, glaubt das nicht. Wisst ihr, was der Herr mir gesagt hat? Die Institution wird durchgeschüttelt werden. Right now. Aber die echte Gemeinde von Jesus Christus steht auf, jetzt gerade. Und das ist die Gemeinde, die die letzte große Ernte einbringen wird. Ein organischen Körper von Gläubigen. Aber Jesus ist der richtige Pastor. Und der Heilige Geist ist der Leiter. Das ist die echte Gemeinde. Und sie steht jetzt auf, überall auf dieser Welt. Und wisst ihr, wieso ich die Institution nicht mag? Erstens hat sie einen wunderbaren Gott so schlecht dargestellt. Und das verletzt mich so tief. Und ich mache kein Geheimnis daraus. Zweitens, es hat so viele Leute verletzt. Und das verletzt mich auch. Drittens, es hält die Leute von Gott fern. Aber ich liebe die Gemeinde. Ich liebe, liebe, liebe die Gemeinde. So, der Daniel muss jetzt rausgehen, um ein Geburtstagsgeschenk für Clayton zu kaufen. Danke, Leute. Connected until the end. Leute, ihr seid alle geblieben bis am Schluss. Ihr seid die Besten.